den Bergbauern Bur, der einst alles verlor, seine Heimat dazu. Sein Vater, er lebt schon lange nicht mehr, das Schicksal war hart, es traf ihn so schwer. Man nahm ihm den Hof, den schönsten im Tal, man enteignete alles und fragte nicht mal. Alles Leben im Tal, die Wiesen, die Felder und das Dörflein verschwand in dem tiefblauen See. Es waren Menschen am Werk, voller Habsucht und Geldgier, man nahm keine Rücksicht auf Kummer und Schmerz. Unser Bergbauern dort, Ulla, Ulla, Ulla, Ulla. Unser Bergbauern dort, Ulla, Ulla, Ulla, Ulla. Am Fuße des Reschens und dem Land auf Vertal, ein himmlischer Fleck am Dreiländereck. Seine Mutter war einsam, doch sie gab niemals auf, baut ein Häuschen am Waldrand, nahm auch Kummer in Kauf. In der kleinen Kapelle, die der Vater gebaut, dankt die Mutter dem Herrgott, sie hat ihm stets vertraut. Alles Leben im Tal, die Wiesen, die Felder und das Dörflein verschwand in dem tiefblauen See. Es waren Menschen am Werk, voller Habsucht und Geldgier, man nahm keine Rücksicht auf Kummer und Schmerz. Unser Bergbauern dort, Ulla, Ulla, Ulla, Ulla. Unser Bergbauern dort, Ulla, Ulla, Ulla, Ulla. Am Fuße des Reschens und dem Land auf Vertal, ein himmlischer Fleck am Dreiländereck. Unser Bergbauern, unser Bergbauern dort, am Fuße des Reschens und dem Land auf Vertal, ein himmlischer Fleck am Dreiländereck. Unser Bergbauern dort, mein Reschen am See. Hören Sie die Berge mit Radio Heimatmelodie.